Naja, jetzt werden wir das Brautlied singen für das Anstecken machen und alles zusammenhalten und alle zusammen singen. So haben sie früher das Brautlied gesungen. War auch traurig. Viele Leute haben gekreint, aber das war auch schön und es soll niemals, niemals vergessen.